Kapitel 11. Möge die Macht der Gedanken mit ihnen sein. Der Geist ist die herrschende Kraft, die schmiedet und schafft. Wir sind Geist. Und je mehr wir das Werkzeug des Denkens einsetzen und das erschaffen, was wir wollen, desto sicherer bringen wir 1000 Freuden, 1000 Leiden hervor. Wir denken im Verborgenen und es zeigt sich, unsere Lebensumstände sind nichts als ein Spiegel. James Allen, aus der Mode gekommener Autor, der ausgiebig über Selbsthilfe schrieb. Wie oft halten Sie eigentlich inne und stellen fest, wie genial unser Universum ist? Mit all seinen beweglichen Teilen, der mathematischen Vollkommenheit, den chemischen Reaktionen, den Nahrungsketten, der Schwerkraft, der wunderbaren Effizienz und Komplexität. Diese Demonstration brillanten Scharfsinns ist nicht nur durch Zufall und pures Glück entstanden. Sie wurde ersonnen. Die Natur ist eine reibungslos laufende Maschine, erschaffen von einer universellen Intelligenz. Alle Teile zusammen ergeben ein kompliziert miteinander verwobenes, aufeinander abgestimmtes und verblüffendes Gesamtgefüge. Nichts ist überflüssig. Alles hat seinen Platz und seinen Sinn. Anders ausgedrückt, die Ursprungsenergie hat echt was drauf. Der Geist ist die herrschende Kraft, die schmiedet und schafft. Wir sind Geist. So drückt es der britische Philosoph und Selbsthilfepionier James Allen im Eingangszitat dieses Kapitels aus. Wir selbst sind also die denkende Substanz, die genutzt wurde, um uns zu erschaffen. Hallo? Wie geil ist das denn? Das ist der Grund dafür, dass positives Denken so hoch im Kurs steht und negative, unterbewusste Überzeugungen so ätzend sind und dass Meditieren, gelenkte Gedanken und Selbstliebe ihr Leben verändern können. Unsere Gedanken sind unsere mächtigsten Werkzeuge. Ich denke, also kann ich Großartiges schaffen oder Schreckliches. Das ist entscheidend, dass wir durch unsere Gedanken unsere Realität gestalten. Deshalb verkaufen Sie sich auch unter Wert, wenn Sie sich bereitwillig in die Illusion fügen, die Sie gerade leben. Entspricht die etwa dem, was Sie sich in Wahrheit wünschen? Sie haben die Realität, die Sie im Augenblick erleben, durch Ihre Gedanken erschaffen. Das bedeutet, dass Sie dieselbe Kraft genauso dazu verwenden können, um sie zu ändern. Oder, wie Wallace Wattles, der Verfasser von »Die Wissenschaft des Reichwerdens«, es so brillant formuliert, zu denken, was sie denken wollen, heißt, die Wahrheit zu denken, ungeachtet des äußeren Anscheins. Zu denken, was sie denken wollen, heißt, die Wahrheit zu denken. Ist das nicht die beste Nachricht aller Zeiten? Es ist egal, wie ihre Realität im Moment aussieht. Wenn das, was Sie sich wünschen, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit ist und Sie sich ganz auf diese Wahrheit konzentrieren, dann wird sie sich manifestieren. Sie müssen nur daran glauben, dass sie real und bereits hier ist und entschlossen handeln. Das ist der Punkt, an dem viele Menschen auf stur schalten und sowas sagen wie: Ich sitze hier in meiner Küche, mitten im Ghetto und schaufle mit einem Plastiklöffel Dosenthunfisch in mich hinein. Und Sie wollen mir erzählen, das sei nicht die Wahrheit? In Wahrheit hing ich eigentlich mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten am Pool ab? Naja, wenn Sie es sich wirklich wünschen, mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten am Pool abzuhängen und mental und körperlich alles geben, um es zu erreichen, dann ist das tatsächlich die Wahrheit. Ist Ihnen je aufgefallen, dass aus einer Reihe Menschen, die dasselbe machen, etwa an einem Kurs zum Thema »Wie werde ich ein Coach?« teilnehmen, einige danach steil durchstarten, während andere direkt vor eine Wand laufen? Obwohl alle dieselben Informationen und Werkzeuge an die Hand bekommen haben? Selbst wenn alle gleichermaßen vorhaben, erfolgreich zu sein, schönes Werbematerial zu erstellen und ganz ähnliche Dinge zu tun, gelingt es nur denjenigen mit der richtigen Einstellung. Ganz nach oben schafft es, wer sich ganz oben sieht, wer wirklich an sich und sein Produkt glaubt, wer sich dauernd in Erinnerung ruft, wie sehr er das Leben anderer Menschen durch sein Coaching verbessern möchte, wer unbedingt für seine Leistung bezahlt werden will und sich nicht von einschränkenden unterbewussten Überzeugungen aufhalten lässt. Wer sich unwohl fühlt, befürchtet, zu aufdringlich oder nervig zu sein, der wird es nicht allzu weit bringen. Genauso die, die unterschwellig glauben, dass sie es nicht verdient haben und Erfolg ihnen gar nicht zusteht. Ihre Gedanken und Überzeugungen bestimmen ihre Realität. Daher müssen sie, wenn sie ihre Realität umformen wollen, ihre Überzeugungen ändern. Das Problem ist, dass die meisten Menschen diese unbedingt behalten wollen. Dass sie ihre Überzeugungen mit Zähnen und Klauen verteidigen, wenn man ihnen nahelegt, es könnte auch eine andere Version ihrer Wahrheit geben. Bezeichnest du mich etwa als Lügner? Wo ist er denn, der schicke Mann an meiner Seite? Hä? Den gibt es nicht. Stattdessen sitzt nur eine Katze auf meinem Schoß, direkt neben meinem Handarbeitszeug, weil ich unfähig bin, eine Beziehung zu führen. Das ist wahr. So war es immer schon. Ich bin nicht gut im Verkaufen. Ich habe schreckliches Pech. Ich habe Angst vorm Fliegen. Ehen halten niemals. Meine Füße sind hässlich. Ich bin immer pleite. Und so weiter. Das alles bleibt so lange so, wie Sie daran glauben. Solange Sie das Monster füttern, bleibt es am Leben. In dem Augenblick, in dem Sie so wagemutig sind, an das noch nicht Gesehene zu glauben, wird sich Ihre Realität verändern. Wichtig: Sie müssen zuerst umdenken. Die Beweise folgen später. Unser großer Fehler besteht darin, dass wir es oft andersherum machen. Wir verlangen Beweise, bevor wir etwas für wahr halten. Denken Sie daran: Alles, was Sie sich wünschen, existiert bereits. Hier und jetzt. Sie müssen nur Ihre Wahrnehmung verändern, um es zu manifestieren. Also gut, dann glaube ich jetzt mal daran, dass ich mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten am Pool abhänge. Und was nun? Rufe ich ihn einfach an? Oder marschiere ich in Flipflops mit einem Handtuch über der Schulter ins Weiße Haus? Wenn Sie den Sprung wagen und ans noch nicht Gesehene glauben, heißt das nicht, dass Sie auch schon wissen, wie Sie es wahrmachen können. Wenn Sie das wüssten, hätten Sie es ja wohl längst getan, oder? Es geht immerhin darum, Ihre Realität radikal zu verändern. Daher befindet sich die Antwort auf die Wie-Frage höchstwahrscheinlich außerhalb dessen, was Sie momentan vor Augen haben.